Der Engel ist da, weiß und rein, hoch in den Wolken. Bald hört man seine Posaune. Tatü, tada, tatü, tada.